Was lehrt uns das Vaterunser? Das Vaterunser lehrt uns alles, was wir von Gott erhoffen und alles, worum wir ihn bitten sollen. Sehr schön gesagt hier natürlich. Alles, was wir von Gott erhoffen und alles, worum wir ihn bitten sollen. Die ersten drei Bitten beziehen sich wieder direkt auf Gott, auf die Ehre Gottes. Also die anderen vier auf uns, was wir von Gott bitten sollen. Ja. Gib uns heute unser tägliches Brot und so weiter.